So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin entstellt. Wer von euch ist entstellt? Oder wer von euch meint, entstellt zu sein? Und wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, das ist die Telefonnummer, unter der ihr mich wie immer erreicht, kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Sven, 23 Jahre alt. Hi. Hi. Hallo Sven. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Warum? Ja, richtig. Also ich sehe anders aus als andere Leute. Inwiefern? Ich habe mit 5 Jahren einmal mit einem Benzinkanister gespielt und ein Feuerzeug. Mhm. Daraus ist ein ganz schlimmes Unglück erwachsen. Daraus ist mir ein ganz schlimmes Unglück erwachsen. Und zwar stand dieser Benzinkanister, stand bei meinem Vater damals im Schrebergarten. Mhm. Er wollte damit damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also wie gesagt, ich war ein bisschen kleiner und er wollte da wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, einen Rasenmäher mit auffüllen oder sonst was. Und ich hatte zu der Zeit, hatte ich damals mal ein Feuerzeug in der Hand. Mhm. Und da war mein kleinerer Cousin, war auch noch dabei. Und dann bin ich irgendwann mal mit diesem Feuerzeug zum Benzinkanister hingegangen. Mhm. Und hab mal ausprobiert, ob das brennt. Was genau ist passiert? Ja, dieser ganze Benzinkanister ist mir also dermaßen um die Ohren geflogen. Mhm. Wie man sich halt das vorstellen kann. Ja, ja. Und seitdem bin ich rechtsseitig, also komplett verbrannt. Mhm. Rechtsseitig komplett verbrannt. Hat das Gesicht auch Schaden genommen? Das Gesicht hat Schaden genommen. Also man muss sich vorstellen, also meine komplette rechte Körperseite ist komplett verbrannt. Also inklusive rechte Gesichtshälfte? Rechte Gesichtshälfte, mhm, auch. Also man, ich sag das jetzt, also mal, ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, zum Beispiel, es gibt da einen Film, der Elefantenmensch. Mhm. Dieser Mann, der sieht im ganzen Gesicht so aus und ich sehe in der Hälfte so aus. Mhm. Waren also Verbrennungen dritten Grades, mhm, die ich damals davongetragen habe und es hat damals also... Ein 5-jähriger Junge warst du. Ja. Du musst unglaubliche Schmerzen damals ausgehalten haben, ne? Ja, ich habe da viel, habe ich da glaube ich nicht mehr mitgekriegt, also... Wie lange warst du damals weh, das weiß ich wohl noch, aber viel habe ich davon nicht mehr mitgekriegt. Das Einzige, was ich halt noch von meinen Eltern, was sie mir damals gesagt haben, war halt, dass ich 18 Wochen halt im Krankenhaus gelegen habe, einschließlich Operationen, Transplantation, Hauttransplantation und so weiter. Hast du heute noch daran zu leiden oder kann man sagen, das ist jetzt vollständig verheilt und du hast zumindest keine Schmerzen mehr? Vollständig verheilt ist es nicht. Mhm. Schmerzen habe ich immer noch. Mhm. Das ist ganz einfach zu erklären. Die Haut wächst mit der Zeit ja mit. Mhm. Und ich habe Hauttransplantation und Implantation, also plastische Chirurgie, die hin und wieder halt ausgetauscht wurde. Mhm. Und ich kann mich halt nur eingeschränkt bewegen. Ja. Da meine eine Seite halt völlig normal ist, und die andere halt transplantiert ist, Würdest du denn von dir aus dich selbst auch so bezeichnen? Fühlst du dich entstellt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie hat das denn dann dein Leben verändert und beeinflusst? Kannst du das so sagen? Mein Leben ist in dem Punkt beeinflusst oder beeinschränkt im Umgang mit den Menschen, Leuten oder sonst wie. Mhm. Also, wenn ich durch die Stadt gehe, ich werde angeguckt, ist logisch. Mhm. Du bist dann irgendwann aus dem Krankenhaus nach sehr, sehr, sehr vielen Wochen, wie du gerade erzählt hast, da rausgekommen und irgendwann auch in die Schule eingeschult worden. Warst du in einer normalen Schule? Ich war in einer normalen Schule. War das kein, also war das ganz nicht, normal, Realabschluss habe ich ganz normal gemacht. Mh. Das ist kein Problem gewesen. War das nicht am Anfang ein Spießrutenlauf, akzeptiert zu werden von den Kindern mit einer so verbrannten... Das ist immer noch. Immer noch. Das ist immer noch. Hast du als Junge, als Jugendlicher Freunde gehabt? Ich habe, also die Leute, die mich kennen, die mit mir zum Beispiel zur Schule gegangen sind, die akzeptieren mich heute so, die kennen mich so, das ist nicht das Problem, aber es ist immer wieder... Was war das größte? Wenn man, auf eine Party kommt oder sowas, dann ist es schon was anderes, also man wird erst ein bisschen angeguckt. Was war für dich das größte Problem aufgrund dieser Entstellung in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Ja, die Frage, wie siehst du aus? Und immer wieder darauf antworten zu müssen. Immer wieder, du musst halt immer wieder dir was Neues einfallen lassen. Früher hast du nie irgendwie gesagt, ja, das ist halt mal so rausgekommen. Ach, du hast gar nicht immer so die Wahrheit erzählt, wie das passiert ist. Nee, das habe ich nie gemacht. Warum nicht? Ja, weil das früher halt, ich meine, damals sahen alle anders aus wie ich. Und man wurde automatisch immer angesprochen. Man war in der Schule und... Ja, aber warum hast du nicht erzählt? Ich habe als Kind... Warum siehst du denn so aus? Ja, warum hast du nicht gesagt, ich habe als Kind eine Dummheit gemacht? Ich war so klein und habe einen Kanister angezündet. Ja, da kommst du später drauf. Da sagst du das freiwillig. Dann aber was hast du denn, was hast du denn da erzählt als Begründung, wenn die dich gefragt haben? Es hat mal gebrannt. Ach so. Okay, in dem Sinne habe ich es schon erzählt. Es hat mal gebrannt, aber dass ich das selber gemacht habe, das... Ach so, da war wahrscheinlich auch so eine Scham noch hinter, dass du es selbst verursacht hast, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Nun, bist du heute noch dabei? Die ist heute immer noch dabei. Ja, auf jeden Fall. Aber ist doch absurd, du warst ein kleiner Junge. Letztendlich kannst du doch nichts dafür. Ja, doch. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich meine, ja, okay, wenn wir jetzt ein Bildtelefon hätten, dann sähe das ein bisschen anders aus, aber... nein, dann sähe ich es auch nicht anders aus. Dann würde ich auch immer noch... anders reagieren. Nein, mit Sicherheit würde ich nicht anders reagieren. Ich würde immer noch sagen, du warst ein kleiner Junge und letztendlich kannst du dir die Schuld nicht geben. Es war ein ganz schlimmes Unglück. Ja, es war ein Unglück, aber da muss ich im Nachhinein leider Gottes auch mit leben. Und Du bist heute 23 Jahre alt. Ja. Wie sieht denn das aus so mit Beziehungen? Hast du schon mal eine Beziehung gehabt? Ja, hin und wieder hatte ich schon mal eine, aber das hat sich dann halt wegen einigen Leuten dann erledigt, die dann halt wieder anders aussahen wie ich, halt besser. Hast du denn überhaupt, hast du nicht sehr große Hemmungen oder Komplexe, auf Frauen zuzugehen, eben aufgrund der Entstellung im Gesicht? Das auf jeden Fall. Also freiwillig gehe ich auf eine Frau nicht zu. Wie lange warst du schon mal etwas länger mit einer Frau zusammen? Das längste war 3 Monate. Und das ist dann zerbrochen? Woran? Ja, dass halt die Mädels dann halt nicht mit mir klargekommen sind. Halt vom Aussehen her. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Anlagenmechaniker. Anlagenmechaniker. Wie würdest du sagen, dass du dieses Schicksal, was du hast du das schon vollkommen akzeptiert? Oder haderst du nach wie vor damit? Also ich sag mal, das kann man nicht akzeptieren, weil du das regelmäßig wieder durch dein Leben, also ich sag mal, mitschleppst. Du wirst immer wieder damit konfrontiert. Du kannst nicht in einen Laden reingehen, ohne angeguckt zu werden. Du kannst, also ich kann mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich bin damals zu einem Vorstellungsgespräch hingekommen, da hat mich die Frau einfach nur angeguckt und Moment, war am Schlucken, konnte auch nicht mehr mit mir reden, irgendwie sonst was. Dieses Gespräch ist danach gescheitert, leider. Das war's dann. Gab es schon Situationen in deinem Leben, als du das so realisiert hast, was mit dir los ist, als du halt älter wurdest oder halt jetzt auch, vielleicht jetzt immer noch, wo du so das Gefühl hast, ich kann eigentlich nicht, ich will auch nicht, wo du sehr depressiv wirst oder vielleicht den Lebensmut auch verlierst? Die gibt es hundertprozentig, ja. Die gibt's. Hast du Hoffnung? Worauf? Ich frage dich so allgemein, Hoffnung, dass du dein Leben doch noch in einer Art und Weise vielleicht wirst leben können, wie es dir gefällt. Also mein Leben normal leben, wie jeder normale andere Mensch, werde ich es garantiert nicht leben können. Was ist denn dein Traum vom Leben? Wie möchtest du dich denn noch entwickeln? Dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. Aber du wirst natürlich immer damit rechnen müssen, dass du zeitlebens angeglotzt wirst, ne? Richtig. Das ist das Problem. Wie gesagt, ich sehe halt anders aus wie andere Leute und ich bin dadurch, also ich sag mal, halt in dem Sinne behindert. Ja. Sven, ich wünsche dir eine gute und tolle Frau, die dich so nimmt und akzeptiert, wie du bist. Ich glaube, das wär sehr, sehr viel. Und das würde dir, glaube ich, ganz große Stütze und ein ganz großes Lebensfundament geben, wenn sich so etwas ergeben würde. Ja, wenn sowas geben würde, dann würde es... Ja. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und die Hoffnung darfst du nicht aufgeben, dass du so jemanden triffst. Auch wenn ich dich jetzt nicht gesehen habe, ich sage dir es trotzdem. Ich würde es dir auch sagen, wenn ich erahne, dass du nach üblichen Kriterien sehr, sehr schlimm vielleicht aussiehst oder entstellt aussiehst. Dennoch wünsche ich es dir von ganzem Herzen und hoffe sehr, dass du auch so einen solchen Menschen triffst. Ja, das wäre echt nett. Von Herzen alles Gute. Tschüss, Sven. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin entstellt, ich fühle mich entstellt. Wenn ihr mir davon über euch erzählen wollt, über eure Gefühle, vielleicht über das Unglück, vielleicht ist ein schwerer Unglücksfall vorhergegangen, wie wir es gerade von Sven gehört haben, und ihr mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Herzlich willkommen jetzt Jan, 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Jan. Du fühlst dich auch entstellt? Ja, ich bin auch entstellt. Ich habe also eine ziemlich große Narbe im Gesicht. Eine Narbe? Ja, eine sehr große. Und zwar geht die vom Haaransatz oben von der Stirn, ja, quer über die Stirn. Quer über die Stirn? Ja, ja. Und dann gehört ein bisschen ein Stück auf, aber dann so zwischen Nase und Auge, quer über die Wange, fast unten bis zum Kinn. Also, woher kommt diese Narbe? Also wirklich, das ganze Gesicht ist dominiert von der Narbe. Ja, es ist total entstellt. Also, ist es eine tiefe Narbe auch? Ja, ziemlich tief. Also, woher kommt sie? Tief zu schreiben. Das ist, es war vor 3 Jahren, war das ein Autounfall. Und zwar bin ich da mit meinem Bruder, der hat gerade Führerschein gemacht gehabt. Und da wollten wir zu meiner Oma nach Berlin fahren, weil die hatte so einen runden Geburtstag. Mhm. Und es ging. Also wir sind Stunde gefahren oder so. Und dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Also mein Bruder hat da wohl von jemandem die Vorfahrt nicht geachtet. Mhm. Und ja, großer Knall. Und ich war nicht angeschnallt. Und ja, das mit der Scheibe oder so. Und dann weiß ich nicht. So kam das halt mit der Narbe. Mhm. Also schwerer Autounfall. Du bist im Kopf in die Scheibe geflogen. Dem anderen ist nichts passiert. So. Also ich hatte auch noch andere Sachen, aber das ist eigentlich alles verheilt. So. Mein Bruder ist auch relativ wenig passiert, eigentlich gar nichts. Hattest du auch Knochenverletzungen am Kopf? Nein. Das war halt nur von der Scheibe. Und ich hatte Bein gebrochen, Arm gebrochen, so, aber das verheilt ja eigentlich so. Aber ja, halt, die Narbe bleibt halt. Und, ist das bei dir auch so, dass du das Gefühl hast, wie Sven, der sicher viel schlimmer dran ist als du, ne, glaube ich, kann man sagen, der gerade vor dir war, hast du dennoch das Gefühl, dass alle Leute dich auch immer anstarren oder dass die diese Narbe fixieren? Ja, klar, das ist ja halt wegen dem im Gesicht, ist das natürlich, jeder guckt zuerst aufs Gesicht und deswegen, also ich war, das Problem, mein Problem ist ja, wie ich mich jetzt, also ich gebe halt, ich weiß, dass es falsch ist, aber mein Bruder hat ziemlich große Schuld daran, weil der ja halt gefahren hat. Und der hat mein Leben im Prinzip kaputt gemacht, weil vorher war ich ziemlich beliebt eigentlich, sag ich mal. Meinst du, dass du jetzt nicht mehr beliebt bist aufgrund der Narbe? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe super viele Freunde verloren halt. Und meinst du wirklich deshalb? Ja. Aber was sind das für Freunde, die dich fallen lassen, nur weil du, nur in Anführungszeichen, du eine große Narbe im Gesicht hast? Ja, wenn du dir die Narbe mal anguckst, dann merkst du das vielleicht, weiß ich nicht. Ist ja ein glaube ich, aber dennoch, wenn ich einen guten Freund habe, dann kann der 10-mal entstellt sein, ist mir das wurscht. Ja, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, du hast... Auf jeden Fall, früher habe ich ziemlich viele Mädchen abgekriegt und jetzt mit der Narbe. Also na gut, das ist ja ein anderes Kapitel, ja. Du hast es so erlebt, insofern nehme ich es ernst und glaubst dir auch. Sind denn zumindest ein paar Leute, enge Leute, übrig geblieben danach? Ja, so 2, 3, aber ja, doch. Und wie ist das jetzt mit den Mädels? Hast du auch den Eindruck, dass die dich einfach nicht mehr hübsch finden und nicht attraktiv? Ja, ja. Und du wahrscheinlich deshalb auch gehemmt bist, auf die zuzugehen? Ja, und das ist mein Problem. Vielleicht, ich kapsel mich halt auch selber ab. Mhm. Ich gehe kaum mehr raus und kapsel, weiß ich nicht. Du hast auch keine Beziehung im Moment? Nein. Mhm. Wann hast du das letzte Mal ein Mädchen angesprochen? Ja, vor meinem Unfall. Vor dem Unfall, so lange ist es her jetzt? Ja. Ich traue mich halt einfach nicht. Mhm. Das heißt, also nach dem Unfall ist auch gar nichts mehr gelaufen mit irgendwelchen Mädchen? Nein. Nein. Wohnst du mit deinem Bruder noch zusammen zu Hause? Nein, der ist schon ausgezogen. Aber trotzdem jetzt vor ein paar Tagen haben wir uns auch wieder voll gestritten, wegen einer belanglosen Sache, und ich hab dem halt voll die Sachen an den Kopf geworfen. Wie reagiert er denn darauf? Ja, er versucht halt, er fühlt sich natürlich halt schuldig so, aber weil er ja... Er fühlt sich schuldig? Hat er sich auch schon mal entschuldigt? Und gesagt, ja, tausendmal, aber der weiß ja gar nicht, was er mir angetan hat da. Ich meine, solltest du ihm vielleicht das auch zumindest auch anrechnen, dass er sich entschuldigt. Vielleicht tut es ihm auch ganz tief weh, was passiert ist. Und dadurch, dass du jetzt immer wieder Druck bei ihm machst, wird es ja auch nicht wieder gut. Nein, das weiß ich, aber es kommt dann halt im Schreit, in der Wut so heraus, weil das ist ja, der lebt sein tolles Leben und der hat mir meins kaputt gemacht. Was sagen deine Eltern denn zu dem Streit unter euch Brüdern? Ja, die versuchen das halt, also mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter muss halt ziemlich viel arbeiten und die kriegt das eigentlich nicht so richtig mit, aber... Jetzt nochmal zu der Narbe. Die Narbe geht kurz und quer, sagen wir mal, durchs Gesicht. Ja. Du hast gesagt, die Narbe ist recht tief. Ja. Wie ist sie denn verheilt? Ist sie auch noch gerötet oder hat sie die normale Hautfarbe angenommen? Ja, geht so. Also das ist jetzt nicht so das Problem, also dass sie jetzt so rot ist. Es hat zwar am Anfang ziemlich lange gedauert, bis das verheilt ist, aber das macht jetzt auch nicht so aus. Okay, hast du dich ja mal mit deinem Arzt und mit deinen Ärzten, die dich behandelt haben, beraten, ob man da mit plastischer Chirurgie nicht so nach und nach noch einiges wieder gut machen kann? Ja, aber das ist auch ziemlich teuer und wir haben noch nicht so viel Geld. Aber vielleicht kann man da, ich weiß, dass die Krankenkassen es bezahlen, wenn nachweislich psychische Belastungen oder Schäden vorliegen. Also angefragt habe ich natürlich schon mal, weil mich das ja natürlich auch belastet und so. Aber das ist halt, das ist kaum mehr wiederherzustellen. Also das ist ziemlich... Ich würde mich trotzdem mal an deiner Stelle mal so ein bisschen erkundigen, wo vielleicht in deiner Umgebung jemand ist, ein Arzt, ein Chirurg, der sich mit solchen Dingen gut auskennt. Und einfach mich mal beraten lassen. Das könnte dir ja auch eine neue Hoffnung geben, wenn du es auch jetzt im Moment noch nicht machen lassen kannst, aber vielleicht in 4-5 Jahren, dass die Narbe ein wenig angeglättet wird. Also man kann heutzutage so wahnsinnige Sachen machen in der Schönheitschirurgie, das ist ja dann sowas. Vielleicht kann man dir doch auch ein bisschen helfen, dass es nicht mehr so sehr auffällt. Ja, das kann sein, aber ich glaube, das ist ziemlich hoffnungslos. Beraten lassen, immer reden mit Ärzten. Und versuche doch, einen Frieden zu finden mit deinem Bruder, weil es bringt ja auch so gar nichts. Und ihr verkapselt euch ja da wahrscheinlich nur noch mehr voneinander und miteinander. Ja, ich weiß nicht, das Feld ist sowieso irgendwie kaputt seitdem. Lieber Jan, alles Gute und versuch mal so ein bisschen zu recherchieren in Sachen Chirurgie. Ja, gut. Alles Gute. Danke. Tschüss, Jan. Tschüss. Dieter ist dran. Dieter ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Dieter. Ich habe Radio an, soll ich ein bisschen... Du klingst ganz hallig. Ja, Moment bitte, ja. Ja? Du sprichst auch über eine Freisprechanlage, ne? Oder? Nein, wir haben Radio an. Kumpel, tust mal bitte hier, mein Kumpel. Also, unser Thema heißt, ich bin entstellt. Ja, wie oder gesagt, ich fühle mich entstellt. Wie gesagt, ich habe damals einen Autounfall gehabt. Einen Autounfall gehabt? Ein Auto, weil ich persönlich als Beifahrer. Wann war das? Das ist jetzt 8 Jahre her, also knapp 9. Im August werden es 9 Jahre. Was ist da wie genau? Wie gesagt, der Kollege ist dabei umgekommen, Problem. Und ein Kollege ist dabei umgekommen? Ja. Wie schwer war der Autounfall? Was ist genau passiert? Ja, wir sind auf dem Heimweg gewesen. Leicht war betrunken, jeder von uns beide. Also, wie gesagt, er hat ja Führerschein, ich habe einen Führerschein gehabt. Der Wagen gehörte meinem Bruder. Und den haben wir damals gefahren und der ist zurückgehalten, Entschuldigung. Dieter, mach doch mal ganz einfach das Radio aus. Ich mach das Radio aus. Mein Kollege hier jetzt, der jetzt bei mir sitzt, der möchte das gerne mithören. Ja, dann soll er sich ganz nah vors Radio setzen. Beziehungsweise, wir haben ja die freie Telefone. Ja. Also, sag mir mal, was ist passiert? Habt ihr euch überschlagen? Seid ihr irgendwo gegengefahren? Wir sind den Bahndamm runter. Also wir haben die Autostrade von Bahndamm mitgenommen. Mhm. Das war ein ganz normaler Aluminiumzaum. Dieter, eine Bitte. Bitte doch mal deine Leute im Hintergrund still zu sein. Das ist, man kann es fast gar nicht verstehen. Wie gesagt, jetzt haben wir die Freischaltung eingeschaltet. Ja. Deshalb, die möchten gerne mithören. Mhm. Wie gesagt, ich habe einen Kollegen hier, der ist selber behindert, also ist blind, aber das ist eine natürliche Weise, also Hornhautverengung und dies und das. Okay, also es gab einen ganz schweren Unfall. Ihr seid den Bahndamm runtergefahren. Was genau ist mit dir da passiert? Dein Kumpel, dein Freund ist ums Leben gekommen? Ich bin rausgeschleudert worden. Das war eventuell mein Glück, ja. Mhm. Und unser Thema heute Nacht heißt ja, ich bin entstellt. Wie sehr hat dich denn dieser Unfall entstellt? Der Chassis, also das Fahrzeugteil selber, das Oberteil, das Dach selber beim Überschlagen hat mir die Beine abgequetscht. Das ist keine Möglichkeit mehr gehabt zur Rettung. Also Amputation. Also du hast beide Beine verloren? Beide Beine, ja. Bis ganz oben, also die Oberschenkel sind auch weg? Bis zum Oberschenkel, ja. Ja. Mhm. Wie gesagt, ich sitze seit neun Jahren jetzt im Rollstuhl und ich war vorher liiert. Mit zwei Kindern, beziehungsweise dritte war unterwegs, meine Frau war schwanger, jetzt mittlerweile habe ich drei Kinder, aber die Ehe ist dadurch kaputt gegangen. Also eine Entstellung kann sich ja, oder muss sich ja nicht nur auf das Gesicht beziehen, sondern eben in deinem Fall ist auch halt auf deine Beine, dass die Beine nicht mehr da sind. Ne? Ich meine, das, wie gesagt, ich war finanziell auch abhängig vom Staat und wir haben dick und durch, also wir haben finanzielle Einbußen gehabt und das konnte meine Frau einfach nicht verkraften. Ja. Dass auch Schulden aufgetreten sind, dieses, jenes und das. Mhm. Trotzdem, war es für dich nicht sehr, ich meine, das ist ja schon ein ungeheurer Schicksalsschlag, wenn man seine Beine verliert, beide Beine verliert, abgesehen von den ungeheuren Schmerzen, die sicher damit verbunden sind. Also die Schmerzen waren ja in dem Moment gar nicht da. Nee, in dem Moment vielleicht nicht, aber hinterher wirst du es ja wahrscheinlich. Das denke ich mal, ja. War es dann nicht sehr, sehr zusätzlich schmerzlich für dich, dass du dann auch noch von deiner Frau verlassen wurdest? Weil gerade dann braucht man ja... Ich meine, da war durch die Reha, also in der Reha, das ist erst später passiert. Also sie hat zwar immer gesagt, wir stehen zusammen, wir halten zusammen und machen und tun. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt nur in den ganzen Jahren passiert. Also seit 6 Jahren sind wir auseinander. Mhm. Nach 2 Jahren nach dem Unfall. Aber es hängt ganz eindeutig mit dem Unfall zusammen, sagst du. Ja, denke ich ja doch. Mhm. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich war Gerüstbauer. Gerüstbauer? Gerüstbauer. Also der Beruf war natürlich dann passé danach. Ich bin ja keine gelernte Kraft in dem Sinne. Gerüstbau gab es damals noch nicht als Beruf, den gibt es heute als Beruf. Mhm. Und also damals war ich also mehr oder weniger in dem Anführungsstrich Hilfsarbeiter. Ja gut, aber du warst natürlich voll auf deine Beine angewiesen. Das war jetzt kein Beruf im Sitzen, den du auch danach hättest weiterfahren können. Hast du danach dann auch heute gemacht? Hast du wieder einen neuen Beruf? Ich habe versucht, eine Umschulung zu machen. Mhm. Also ich habe die auch getätigt, also vom Arbeitsamt aus. Aber wie gesagt, das ist auf EDV hier, das ist nicht mein Ding gewesen. Und ich bin Handwerker. Mhm. Und bist heute arbeitslos, oder? Heute bin ich arbeitslos, beziehungsweise die Rente, die sind knapp 1200 Mark, die bekomme ich im Monat. Mhm. Also Berufsunfähigkeitsrente. Mhm. Gab es denn vielleicht nicht die Möglichkeit, du bist ja noch ein junger Mann, dass du vielleicht irgendwie eine Umschulung hättest machen können, einen handwerklichen Beruf, den du im Sitzen ausüben kannst, was ich als Uhrmacher oder weiß ich, irgend sowas. Naja, aber die Gedanken, die habe ich mir nie gemacht, weil ich eben deprimiert war die letzten 7, 8 Jahre. Mhm. Ich benutze das Kinder, dieses, das, die kommen zwar zum Besuch, wir sehen uns schon mal, treffen uns in der Stadt, machen ein Date aus oder was. Aber wie gesagt, das ist irgendwo die Motivation, die fehlt mir die ganzen Jahre. Ja. Du lebst jetzt alleine? Momentan lebe ich in der Gemeinschaft, also ich habe hier einen Kumpel. Mhm. Und ihr habt so eine Art WG oder was? Nein, also er ist alleinstehend und der Bruder von ihm, der ist blind und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und ihr wohnt auch in einer Wohnung zusammen? Ich wohne bei einem Kumpel. Du wohnst bei ihm, ja. Ja. Diese Entstellung, die du ja auch als solche so erlebst, gibt es da auch so Reaktionen im normalen Leben, so draußen auf der Straße, dass Leute dich irgendwie komisch angucken oder irgendwas zu dir sagen? Okay. Ich meine, das mag vielleicht nur ein Gefühl sein, aber ich denke mal, das geht jedem so, wenn man irgendwie ein Handicap hat. Mhm. Du sitzt im Rollstuhl. Ich sitze im Rollstuhl, ja. Also zu Hause robb ich, in dem Sinne. Also das hört sich lustig an, aber ich robb halt. Ne? Zu Hause brauche ich keinen Rollstuhl. Dann bewege ich mich auf meine Hände und dann... Dieter, als du das damals wirklich wahrhaben konntest im Krankenhaus, was mit dir geschehen ist, als du wieder bei Sinnen warst... Ja, ich hätte nicht überleben wollen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie nimmt man so einen Schicksalsschlag auf? Ich wollte sterben, ja. Ich habe gedacht, jetzt ist Feierabend und sollen sie machen und tun. Ich habe also quasi alles über mich ergehen lassen. Gab es dann irgendwann später doch irgendwas noch, was dich wieder ans Leben hat glauben lassen? Ja, eben das Versprechen meiner Frau, ja. Dass ich das Leben trotz allem, trotz allem, dass es was passiert ist, dass wir uns weiterhin verstehen. So, und dann ist die Frau auch gegangen. Wie hast du dich denn dann gefühlt? Die ist ja nicht nur einfach gegangen. Ich meine, da hat sich ja irgendwo entwickelt. Das ging auf Jahre. Also wie gesagt, 2 Jahre ging ja noch gut. Und wie gesagt, das aber da brach dann doch deine Haupthoffnung weg, ne? Als die Frau auch. Meine Hoffnung, richtig. Und hast du dich heute denn wieder so für dich innerlich berappelt, dass du sagst? Immer noch nicht, nein. Also jetzt gerade jetzt ist ja die Weihnachtszeit wieder, jetzt die kommt ja, die steht ja an. Dann ist man schon deprimiert, auf jeden Fall. Hast du noch früher? Ist man schon allein oder beziehungsweise es ist ja nicht nur, dass ich meine Familie. Ich habe damals schon, ich bin sowieso ein sensibler Mensch und das bricht natürlich wieder auf. Trotz aller Traurigkeit. Ja, bitte, ja. Trotz aller Traurigkeit, hast du irgendeinen Plan für dein Leben? Doch ein kleines Ziel, was du dir gesetzt hast, was du gerne erreichen möchtest? Ziele habe ich schon, aber ich kann die nicht verwirklichen. Sag doch mal eins, was du gerne würdest wollen oder wo du gerne hin möchtest. Also ich denke mal, das hängt wahrscheinlich mit unserer Politik zusammen oder mit unserer ganzen Wirtschaft. Ziele setzen und Träume darf man ja haben, aber verwirklichen ist ja... Sag mal, was du gerne würdest machen. Ich sag ja, eine Ehe geht nur einmal, beziehungsweise eine Ehe kann öfters kaputt gehen. Der Kommunismus, ja, wie gesagt, dass man eventuell Gleichgesinntes kriegt, weil dass man auch mal auf eine Stufe gestellt wird, also auch als Behinderte. Ja, also das ist jetzt so ein gesellschaftlicher Wunsch, der natürlich verständlich ist und richtig ist. Ich frag dich aber... Für mich persönlich? Ja, ganz persönlich. Träumst du doch nochmal vielleicht von einer Beziehung, dass du vielleicht doch nochmal eine Frau kennenlernst? Und das ist schon richtig. Man, klar, beruflich, wie gesagt, ich bin ein Handwerker, Gerüstbau. Ich suche für ihn. Ich würde schon, genau, mein Kollege ruft gerade im Hintergrund. Er sucht für dich, oder was? Er sucht für mich, ja. Obwohl er keine Augen mehr hat. Also. Ah, die sind die pfiffigsten manchmal. Ja, das ist schon pfiffig. Das gibt mir ja auch ein bisschen Motivation. Ich möchte gerne leben. Ich möchte akzeptiert werden, so wie ich bin. Und du hast ja auch zumindest ein paar Freunde um dich herum. Das darf man ja, muss man ja auch wertschätzen. Das wäre noch Freunde sind das Wichtigste, denke ich. Ja, guck mal, wenn du jetzt ganz allein da stehen würdest. Ja. Wäre es noch alles viel schlimmer. Und du hast ein paar gute Leute um dich herum und du bist erst 38 Jahre alt. Vielleicht ergibt sich ja doch die Chance, dass du eine Frau findest. Es geht nicht um, also jetzt, wenn man mich missverstehen sollte, es geht nicht um das Sexuelle jetzt. Ist mir klar, nein, natürlich nicht. Es geht schon um die Geborgenheit und Nähe. Geborgenheit und Nähe, richtig. Und dann ist eben das, was ich damals verloren hatte und jetzt wieder verloren habe, ja. Lieber Dieter, ich und alle, die dir zugeschaut und zugehört haben, wünschen es dir von ganzem Herzen. Ich bedanke mich erstmal vor allen Dingen für das Gespräch. Ja, alles Gute. Das ist sehr nett. Könnt ihr ein Autogramm schicken? Ja, mein Kollege, das machen wir so. Du musst nochmal auflegen, dann rufen wir dich nochmal an wegen der... Der ist abgebrochen. Na, okay. Wir haben 1.29 Uhr und 25 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 31 und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das wird der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Ich bin entstellt. Wer von euch ist entstellt oder wer von euch fühlt sich entstellt? Vielleicht auch in dem Sinn, dass die anderen sagen, mein Gott, das ist doch gar nicht so schlimm, aber man selbst nimmt sich ja oftmals ganz anders wahr und das ist dann eigentlich auch gewichtiger, wie man sich selbst fühlt. Also wenn ihr mit mir darüber reden wollt, über dieses Thema, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal unsere Adresse für Autogrammwünsche oder diverse Anschreiben. WDR, Westdeutscher Rundfunk, 1 Live Domian oder Redaktion Domian, 50600 Köln. WDR, Redaktion Domian, 50600 Köln. Es geht weiter mit Sonja und Sonja ist 40 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Nein, ich bin nicht. Nicht 40? Nein, ich bin 30. Ja! Ja, also ich bitte um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. Jetzt habe ich dich so alt gemacht, wie ich bin. Das macht doch nichts. Mann! Aber wo haben wir ja richtig gestellt. Erstmal ein Kompliment an deine Sendung, die ist immer super. Danke dir sehr herzlich. Und ich finde das auch toll, dass du den Leuten immer Mut machst. Soweit es in meiner Möglichkeit steht. Und also man kriegt das so mit, dass du das menschlich völlig so mitfühlst und halt eben auch wirklich helfen willst. Also dass das nicht nur so ein Job für dich ist. Ich danke dir sehr für das Kompliment. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Ja. Sonja, du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja, ich habe also praktisch wie ein Mann Bartwuchs im Gesicht, Oberlippen und dann halt eben am Kinn bis zum Unterkinn. Mhm. Und es ist halt eben so, dass man, ich ziehe zwar regelmäßig ab und alles, aber es kommen die Tage halt eben, wo das wieder rauskommt. Wenn du nichts abziehen würdest, ja, das hättest du einen richtigen Vollbart? Ich hätte nicht einen Vollbart, aber ich hätte praktisch den Oberlippenbart und dann das ganze Kinn. Und bis zum Hals runter. Also nicht die Wangen, sondern halt eben so ein Ziegenbart halt. Und das ist für eine Frau eigentlich sehr unangenehm halt. Und ja, ich habe das schon seit 14., 15. Lebensjahr halt. Und ich war bei sämtlichen Ärzten gewesen, habe alles Mögliche versucht und es hat nichts geholfen. Kann man das nicht irgendwie so, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, so raus epilieren lassen? Habe ich auch alles schon gemacht in Eppendorf. Das habe ich vor 95 versucht einmal und einmal 89 und das wurde nur noch schlimmer davon. Mhm, mh. Und das heißt jetzt, du sitzt jeden Tag so wie wir alle, wie Männer, die meisten Männer, morgens vor dem Spiegel und rasierst dich richtig, oder wie? Nee, ich hole mir Wachs, das macht man so warm und dann zieht man das halt eben ab. Achso, dann hast du ein bisschen länger Ruhe. Ja, das ist aber leider nur eine Woche, weil das kommt in immer kürzeren Zeitabständen tut wieder. Tut doch wahrscheinlich auch tierisch weh, ne, wenn man das so rauszupft. Wenn man schon ein Härchen irgendwo rauszupft, dann ist es ja schon, mir tut das dann schon sehr weh. Ja, natürlich, aber man möchte ja nicht jeden Tag damit konfrontiert werden. Und es ist halt eben so, dass die Leute sehr, sehr grausam sind, die in der Umgebung auch sind. Ehrlich? Nachbarn und... Was sagen die denn zu dir? Du Mann, Weib oder... Es kommt zu Situationen, dass man in der Kneipe sitzt oder was weiß ich, oder im Bus und dann fragen sie, ob man Transvestit ist und dann Kind sagt, guck mal, da ist ein Mann, der hat sich umoperieren lassen. Ehrlich, so direkt sagen die Leute das dann? Ja, ja. Apropos Mann, was sagen denn die Männer zu dir? Es ist halt eben so, durch dieses Drumrum, ne? Es ist halt eben so, dass es auch in allen Beziehungen reingespielt hat und auch eine mit... unter der Grund war, warum wir uns nach 10 Jahren getrennt hatten. Nach 10 Jahren? Ist das ein Grund gewesen, weil du Das ist halt eben so, die Familien, die sind dagegen mit und die Freunde, ja, das kannst du doch nicht machen, denn die Arbeitskollegen... Kann ich nicht verstehen. Also wenn man 10 Jahre mit jemandem zusammen war. Nee, es ist halt eben so. Man muss sich das so vorstellen. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag damit rumlaufe. Nur wenn das rauskommt, dann gibt es so gehässige Typen, ne? Mhm. Auch wo man sagt, es sind gewisse Freunde, aber hinterrücks, da gehen sie voll in die Kerbe rein. Also ich will mal sagen, Sonja, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Gegenüber dem, was wir gerade gehört haben, ne? Von Sven, von Jan und Dieter, ist das ja Pillepuh. Ja, okay, es ist Pillepuh, aber lieg mal damit. Nein, ich will dich ja gar nicht angreifen. Ich verstehe nicht, wie Menschen so gehässig sein können, da überhaupt sich zu äußern. Und dass eine Beziehung, die 10 Jahre gehalten hat, deshalb kaputt geht, finde ich schlimm und dramatisch. Es ist ja selbst so, Arbeitsplätze scheitern mit da dran. Zum Beispiel, ich bin ein Jahr, ein Dreivierteljahr in der Firma, ne? Mhm. So, und es ist halt eben so, als Zeichnerin ist es so, man geht mal auf den Bau, man geht auch zur, also praktisch... Du bist technische Zeichnerin. Ja, genau, man geht auf Baustellen, man trifft sich mit Firmen... Aber du machst dir das Zeug doch ständig weg, deswegen... Ja, natürlich, aber es gibt so Tage, da ist es zu kurz, um das wegzumachen. So, im Sommer ist es so, da hilft noch nicht mal Schminke dagegen, weil die geht ja durch den Schweiß runter, ne? So, und es, da wird das sichtbar und... die Leute, die reagieren da arg komisch drauf. Es ist halt eben so, dass selbst, also wie gesagt, Arbeitskollegen und die ganze Umwelt auf einen dann drauf zukommen, warst du denn früher mal ein Mann? Und solche Sachen. Ja, das ist natürlich auf Dauer, ist das sehr zermürbend, ne? So, und es ist wirklich so, es ist halt eben so, dass man, wenn man auf einem Arbeitsplatz ist, ein Image zu tragen hat, eine Firma vertritt, halt eben, dass es dadurch mit in die Binsen geht und das tut auch arg weh, weil es ist halt eben so, man ist dann dauernd arbeitslos, man wird jeden Tag damit runtergezogen. Wie ist es im Moment? Bist du im Moment arbeitslos? Ich bin im Moment wieder mal arbeitslos. Bist wieder mal arbeitslos und hast deine Beziehung verloren? Eben, meine Beziehung ist vor 1,5 Jahren kaputt gegangen und die letzte, die hat einen Monat gehalten. Und alles steht im Zusammenhang mit diesem Damenbart? Ja, ja, ja, alles so. Es ist halt so, ich sehe nicht schlecht aus ohne den Scheiß. Ne? Es ist auch so, ich bin eine Nette, ich bin... ich zweifle es gar nicht an. Ja. Ich zweifle es überhaupt nicht an, deswegen bin ich auch so entsetzt und so erbost darüber, dass diese Idioten von Menschen, die dich umgeben, so darauf reagieren. Bist du sonst an deinem Körper auch sehr stark behaart? Eben an den Beinen und halt eben auch, ja. Aber es ist halt eben, es gibt da gegen diesen Kram keine Möglichkeit. Das ist wirklich ganz sonderbar. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schon irgendwelche aufwendigen Laserverfahren gibt, also das zu beseitigen. Bist du ganz sicher? Mit einem Laser könnte das eventuell sein, aber das kann ich mir nicht leisten. Das ist einfach zu teuer halt. Und ich glaube, auch in dem Punkt wird das die Krankenkasse auch nicht übernehmen. Hast du dich denn da schon mal richtig erkundigt? Hast du Anträge gestellt? Hast du geredet mit den entsprechenden Leuten? Also damals, die Krankenkasse hatte mir ja die Epilation schon zweimal genehmigt gehabt. Ne? Aber die nutzt ja nun nichts. Und die hat nichts genutzt. Am Kinn ist es dadurch noch viel schlimmer geworden. Ne? Also, ich bin kein Mediziner, aber ich kann es eigentlich nicht glauben, dass es dafür noch keine Methode gibt, das nicht endgültig wegzukriegen. Und ich finde, dass du das rauskriegen solltest. Wenn wir hier noch eine Rückmeldung in der Sendung kriegen, entweder noch auf dem Sender oder sonst werden wir dich informieren, vielleicht von jemandem. Wir haben viele Mediziner und Krankenschwestern, die uns zuhören. Werden wir gerne einen Kontakt herstellen. Dann solltest du unbedingt, da will ich dich also jetzt richtig ermutigen zu, wenn es eine Methode gibt, deine Krankenkasse damit konfrontieren. Das wäre ja gar kein Problem. Also ich kann auch Leute nerven und alles. Weil es ist halt eben auch so eine Sache, dass man sich... Also ich merke das ja auch. Es ist eine ganz eklatante psychische Belastung für dich. Ne? Und da muss was geschehen. Ja, man fühlt sich halt wie so ein kleines Monster. So, ich meine, das andere ist natürlich viel schlimmer. Ich sage ja, wenn ich drüber nachdenke, so blind zu sein oder so, dann sage ich, ah, das ist ja das kleinere Übel, ne? Ja, aber das hilft einem manchmal nicht weiter, ne? Wenn man jemanden sich vor Augen hält, dem es noch schlimmer geht. Man hat halt seine eigene Geschichte und leidet darunter. Das kann ich sehr gut verstehen. Also, ist es denn so, dass auch Freundinnen sich von dir abgewandt haben deshalb? Oder gibt es da so ein paar Leute, denen das egal ist? Also es war bis jetzt auch immer so gewesen, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin oder so weggegangen bin, dann kam das auch oft zu dem Gespräch, ja, kannst du das nicht wegmachen, bevor wir losgehen und sowas. Oder ist das ja so gewesen, dass wenn das rauskommt, ich halt eben so wenig wie möglich rausgehe. Ne? Also du bist auch eigentlich ein einsamer Mensch? Ja, eigentlich ziemlich. Und kapselst dich auch in deinen vier Wänden ab? So mittlerweile schon. Also früher war das so, dass, ja, wie man jünger war, da hat man das, wie soll ich sagen, leichter weggesteckt. Ne? Also ich bitte jetzt meine Zuschauer, meine Zuhörer, die von diesem Thema in irgendeiner Weise eine fundierte Ahnung haben, zum Thema Damenbart, sich bitte bei mir zu melden, entweder per Telefon oder per Fax, und wir werden gerne einen Kontakt zu Sonja herstellen. Und dir, Sonja, möchte ich dann Mut machen, mit allen Mitteln es zu versuchen, diesen Weg, wenn es dann ein seriöser Weg ist, den zu begehen, damit du damit das aus deinem Leben raus ist. Adomian, wenn das klappt, melde ich mich auf jeden Fall bei dir. Da bestehe ich aber auch drauf. Also ich mache dir jetzt keine großen Hoffnungen. Aber manchmal gibt es sowas, dass so Kontakte durch die Sendung entstehen und es passieren ganz tolle Sachen. Und darüber freue ich mich natürlich auch. Ich habe ja oft genug mitgekriegt. Also da war vor 1,5 Jahren so ein 15-jähriges Mädchen mit Vergewaltigung, ne? da habt ihr ja auch wahnsinnig geholfen. Mhm. Und dann auch diese Geschichte vor ein paar Tagen, wo sie sich zurückmelden sollte, mit, der eine neue Freundin hatte. Ja, ja. Ja, ja, ich gucke euch also fast. Ich merke schon, eine ganz aufmerksame Zuschauerin. Also ja. Sonja, du hast mein Wort, du hast unser Wort. Wenn hier irgendwas Interessantes eintrudelt, kriegst du es sofort oder wir stellen den Kontakt her. Okay, vielen Dank. Alles Gute, lass dich nicht unterkriegen. Ach schon, das schaffe ich schon. Tschüss, Sonja. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Christel. Christel ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Christel, inwiefern bist du denn entstellt oder meinst entstellt zu sein? Oh, das fing schon in meiner Kindheit an. Als Zweijähriger hatte ich die Kinderlähmung. Mhm. Und dadurch ist mein rechtes Bein total gelähmt, das linke etwas. Mit 4 Jahren bekam ich dann noch eine Knochenmark-TBC dazu. Eine Knochenmark-TBC? Ja, und das ist in der Wirbelsäule gewesen. Mhm. Und die Wirbelsäule ist nun total krumm. Also das nennt man eine starke Skoliose. Das heißt, du bist quasi im Rollstuhl aufgewachsen? Ja. Ja. Und dadurch wirklich auch sehr klein, fall auch ziemlich in mich zusammen. Mhm. Als ich noch 86 Kilo gewogen habe, hat mich mein dicker Bauch aufrecht gehalten. Mhm. Und nun habe ich es auf 55 geschafft und natürlich... Chris, lass mich nochmal zurück in die Kindheit gehen. Du bist ja dann, genauso wie der Sven, der ganz am Anfang angerufen hatte, mit dieser Behinderung, mit dieser Entstellung, wie du es empfindest, aufgewachsen. Ja. Was war so das Schlimmste für dich, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst? Schlimmste war für mich, dass meine Mutter damit nicht klarkam. Deine Mutter kam damit nicht klar? Nein, sie hat mich gleich als Zweijährige dann abgeschoben, also ins Heim. Dann. Wie bitte? Ja, ich habe dann... Sie hat dich wegen der Behinderung, ja. Hat sie ihr eigenes Kind ins Heim abgeschoben? Ja, sie hat sich geschämt für mich, auch wo ich dann schon 16 war, wo ich angefangen habe zu lernen. Ich habe Schneiderin gelernt. Mhm. Und dann auch ausgelernt hatte und musste hier von Potsdam wieder zurück in meine Heimatstadt nach Thüringen. Mhm. Und wo sie dann gearbeitet hat, ich bin dann in ihre Firma und dann wollte ich eben meine Mutter sprechen. Also die wussten gar nicht, dass sie noch eine Tochter hatte. Das heißt, waren nur zwei Kinder bekannt und die dritte, also hat sie total totgeschwiegen. Hat sie dich auch nie besucht im Heim? Doch schon, aber in den Ferien war ich dann auch mal zu Hause, aber es war eine Katastrophe. Es war keine Herzlichkeit da, es war Ablehnung. Nein. Also wir hatten mich regelrecht weggesperrt, also es durfte auch keiner sehen, ich durfte nicht mal am Fenster gucken, oder? Was geht da heute so in dir vor, wenn du daran denkst, dass deine Mutter sich so verhalten hat dir gegenüber? Ich hasse meine Mutter. Heute immer noch? Immer noch. Lebt sie noch? Ja. Hast du heute Kontakt mit ihr? Nein, ich habe sie 88 das letzte Mal gesehen. Mhm. Du ich möchte auch nicht. Da ist keine Vergebung in sich. Das ist. Sie hat mich ja dann auch körperlich misshandelt, geschlagen, Nasenbeinbruch. Wie? Also, wann? Wenn ich dann mal in den Ferien zu Hause war. Das auch noch? Aus Wut auf dich? Das ja, ja. Ist ja ganz schlimm. Ja, es war schlimm. Du hast gerade schon so ein bisschen angefangen, dich zu beschreiben, wie du heute. Du bist sehr, sehr, sehr leicht geworden. Du hast nicht mal was hast du gesagt? Wie viel? Von 86 habe ich es dann auf 46 geschafft. Ja. Und aber das sah dann doch nicht mehr so gut aus. Also ich halte jetzt jahrelang 55. Mhm. Du sitzt nach wie vor im Rollstuhl. Ja. Wie sieht dein Gesicht aus? Niedlich. Niedlich. Also das sieht normal. Also alles normal. Aber die Beine sind eben, durch diese Verkrümmung ist das rechte Bein dann auch noch 12 cm kürzer. Mhm. Und es ist alles sehr schlank, die Beine, und auch eine Schuhgröße 35. Du, ich habe so ein bisschen eine Hemmschwelle, einen behinderten Menschen als entstellt zu benennen, weil ich das nicht eigentlich in Ordnung finde. Aber du findest dich selbst schon entstellt. Finde ich schon, ja. Mhm. Hast du eine Beziehung mal gehabt? Hast du ich hatte eine 10-jährige Beziehung bis 94 und... Mit einem Behinderten? Aber die ist nicht daran gescheitert, das waren andere Gründe. War das ein behinderter Mann oder ein nicht behinderter? Nein, auch gesunder Mann. Ich war auch verheiratet. Mhm. Auch mit einem behinderten Mann, aber kein Rollifahrer. Mhm. Aber ist auch kaputt gegangen. Mhm. Und jetzt ist es echt in dem Alter schwierig, jetzt ein... Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Bist du noch berufstätig? Nein. Aber kannst wahrscheinlich noch zu Hause für dich noch einiges. Wenn du Schneiderin warst, kann man ja... Ja, ich kann noch nebenbei so für Freunde und so, da mache ich Änderungsarbeiten. Hast du, ich habe gerade schon einige meiner Gäste am Telefon gefragt, ob aufgrund der Last die so auf ihnen gelegen hatte, das frage ich dich jetzt auch. Gab es Phasen in deinem Leben, wo du auch sagtest, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Ich schaffe das nicht. Das Problem hatte ich jetzt gerade, vor ein paar Wochen. Warum? Wenn mir was weh tut, jetzt im Beckenbereich, ja, dann wird das gleich auf die Wirbelsäule geschoben. Und ich hatte 86, ich hatte auch starke Schmerzen im linken Beckenbereich und dann hieß es auch, das ist die Wirbelsäule. Bis ich dann Blut in Urin hatte und dann hat man einen 2 cm großen Nierenstein entdeckt. Und das hatte ich jetzt auch im September, starke Schmerzen im rechten Beckenbereich. Bin auch mit einer Nierenbeckenentzündung, also Verdacht auf Nierenbeckenentzündung ins Krankenhaus gekommen. Man hat mich auch untersucht, nichts gefunden. Dann hat man mich auf eine neurologische Station gelegt. Ich wurde nur mit Tabletten vollgepumpt. Man ging der Sache nicht auf den Grund und ich hatte darum gebeten, mich einen Orthopäden vorzustellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da so ein Gefühl aufkommt, jetzt das auch noch. Ja. Ja, sowas, ne? Ist schlimm, aber ich habe mir gedacht, aber man ist behindert und... Ist das denn jetzt wieder im Griff im Moment? Ja, ich bin mit den starken Schmerzen aus dem Krankenhaus rausgekommen, genau wie ich reingekommen bin und habe mir dann einen Orthopäden gesucht. Der hat nur den Arztbefund durchgelesen, hat gesagt, tja, ich kann Ihnen auch nur Schmerzmittel verordnen und falls eine Rippe zu viel ist, gucken Sie Ihr Kreuz an, dann hätte ich auch Rückenschmerzen. Und falls eine Rippe zu viel ist, müssen wir sie wegoperieren. Und damit war ich nicht einverstanden. Hast du heute auch noch Schmerzen? Nein, ich habe jetzt einen neuen Orthopäden gefunden und er hat mir gleich gesagt, Nerv eingeklemmt. Ah, und er hat das wieder in Gang gekriegt. Man muss immer eine Woche jetzt erst schmerzfrei vom also man muss 21. Immer wieder, September. Immer wieder zu neuen Ärzten gehen, wenn irgendwo was hakt. Liebe Christel, ich wünsche dir dennoch, auch wenn das alles sehr schwierig und kompliziert ist, nach wie vor, alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Schöne Grüße nach Potsdam. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Das freut mich. Ja, du rufst, ein Autogramm werde ich auch. Ja, aber wir müssen nicht nochmal anrufen wegen, ja, wegen der Adresse. Du rufst aus Potsdam an. Aus Berlin. Aus Berlin. Ja. Schöne Grüße nach Berlin. Meine, ja, meine Traumstadt. Ja. Tschüss. Tschüss. Mona, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hier ist die Mona. Ja, hallo Mona. Kannst du ein bisschen näher ans Telefon gehen? Ja. Ja. Hörst du mich jetzt? Ja, es geht viel besser, ja. Also erstmal super großes Kompliment für deine Sendung. Vielen Dank. Aber das kennst du. Ich sage, trotzdem freue ich mich jedes Mal. Vielen Dank. Ja, ich habe eine etwas bizarre Geschichte. Ja. Und zwar habe ich Akne. Das wird etwas immer so profan als Pickelchen abgestempelt. Aber ich habe nicht nur, also ich habe es vor allem im Brust- und im Rückenbereich. Nicht im Gesicht. Weniger, da kann man es auch überschminken, man lernt es, die Narben zu überschminken. Akne, dicke Eiterpusteln? Nein, es geht also zu Abszessen und Verunkeln, die hühnereigroß sind. Die hühnereigroß sind? Die hast du auch an der Brust und am Rücken? In dem Intimbereich und an den Achseln. Intimbereich auch? Ja. Seit wann? Du bist 31 Jahre alt, seit wann? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, seitdem ich Pubertät habe. Ja, es gibt ja so verschiedene verschiedene Akneformen. Ne? Es gibt diese Pubertätsakne und es gibt noch eine andere. Ja, aber wie gesagt, also hühnereigroße Abszesse sind nicht mehr Pubertätspickel. Eben, ja. Eben, genau. Und das fing irgendwann an und das wird sogar immer schlimmer. Es wird schlimmer. Besser. Und das Schlimme, apropos Thema entstellt, ist natürlich, dass Narben zurückbleiben. Und die Narben sind entsprechend groß. Das heißt, ich vermeide alles, was mit Ausziehen zu tun hat. Was machst du, wenn du mit einem Mann ins Bett gehen möchtest? Wie gesagt, das ist wahrscheinlich das größte Problem. Also Schwimmen, Sauna kommt nicht in Frage. Sex muss man sich ausziehen. Hast du Sex? Ich bin Jungfrau. Du bist Jungfrau. Der Gag ist, und das ist das Bizarre, ich habe mir dadurch, dass man irgendwas unterdrückt, irgendwas gesucht, und das ist Sadomasochismus, man kann sich in Lack und Leder verhüllen, ach, man muss sich nicht ausziehen. Du bist eine Domina? Ja. Ach. Du bist eine jungfräuliche Domina? Ja, es klingt sehr skurril. Sehr skurril, ja. Weil irgendwo Domina was mit Obersex zu tun hat. Und man muss Sexualität sehr gut kennen. Ja, eigentlich schon. Aber Sex, wie man ihn so nennt, hatte ich noch nie. Machst du das professionell? Nein. Wobei man dazu sagen muss, weil man das so fokussiert, darf man sowas nicht fragen. Es geht auch um Geld, ja. Es geht auch um Geld. Hast du denn auch noch einen anderen Beruf? Oder lebst du davon? Ich bin Studentin. Ja. Darf ich fragen, was du studierst? Psychologie. Psychologie, klar. Klar, mal so. Klar. Und das ist der lukrative Nebenjob, das... Davon finanziere ich mich, ja. Hast du ein eigenes Studio? Ich mache das nur von zu Hause aus, was ein sehr eigener Bereich ist. Also du machst das zu Hause bei dir? Ja. Das heißt, die Männer kommen zu dir in die Wohnung? Ja. Aber es ist nicht so, wie man sich eine Domina sehr klassisch vorstellt, also ein Stundenservice, der geboten wird, sondern dadurch, dass man vielleicht selber sehr in seinem Problem verhaftet ist, hat man auch sehr viel mehr Verständnis für die Probleme anderer Leute. Was passiert denn bei dir, wenn du in deiner besonderen Art Domina bist? Wie bedienst du die Männer oder was wollen sie von dir? Wie gesagt, das ist nicht das klassische Domina-Studio. Das ist auch eine Sache, die mir nicht liegen würde, in einer Stunde jemanden durchzuziehen. Sondern wenn ich das mache, mache ich das für einen Abend, mindestens. Und die meisten Leute kenne ich sehr, sehr viel länger. Kann ich es so verstehen, dass du das softer machst als... Nein, im Gegenteil. Ja, sag mal, was du machst. Softer. Ja, das klingt so nach soft und hart, also das wird so nach Techniken unterschieden. Ich mache das sehr viel psychischer, in Anführungszeichen. Das mag softer oder harder sein. Harter ist es natürlich immer, wenn es ans Eingemachte geht. Ja. Also, das kann man nur mit Zeit. Das kann man nur mit Zeit, ne, klar. Du bist währenddessen eben in Lack und Leder eingepackt. Ja, damit ich mich nicht ausziehen muss. Deine Kunden wissen gar nichts von deiner Entstellung oder von deinem Problem. Nein. Ist es richtig so, habe ich das richtig verstanden, dass du dieses dir gesucht hast, um deine unerfüllte Sexualität zu kompensieren? Würde ich im Nachhinein so sagen. Hat sich irgendwie so entwickelt, weil ich ewig Probleme damit hatte, mich auszuziehen. Und ich kann es halt nicht. Dadurch hat sich sowas entwickelt, dass man sich so halt irgendwo angezogen präsentieren kann. Ich gehe auch dann davon aus, dass du noch nie eine Liebesbeziehung hattest. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Das stimmt nicht. Du hast eine Liebesbeziehung, aber da ist nichts Körperliches passiert? Nein, nicht so wie du es verstehst. Wie war es denn? Was ist denn körperlich passiert? Sehr, sehr viel. Hat denn der, wenn es sich um einen Mann handelt, hat der dann deinen Körper gesehen? Nicht die Narben, nein. Das heißt, der Oberteil war meistens verdeckt, ja. Aber es macht ja, ich merke schon, dass es dein ganzes Leben vollkommen dominiert, ne, diese Krankheit. Wahrscheinlich würde dein Leben vollkommen anders verlaufen, wenn du gesund wärst. Also ich habe umgekehrt von Männern gehört, im Psychopathen, sadistisch, wenn man es so mal ausdrücken will, die eben auch Entstellungen am Schwanz hatten. Und diese Entstellungen führen zu gewissen Dingen. Die führen zu gewissen Dingen? Verstehe ich jetzt nicht, was du damit sagen willst. Ja, wenn man besser unterdrückt, kommt es umso stärker raus. Was machst du denn dagegen? Bist du in permanenter medizinischer Behandlung oder hast du es aufgegeben? Ich war bei so vielen Hautärzten und habe also so viele Sachen probiert. Manche Sachen helfen wirklich und es ist auch schon durch manche Sachen besser geworden. Aber die Narben gehen ja nicht weg. Und du hast sogar den Eindruck, wie du mir gerade gesagt hast, dass es schlimmer wird, ne, im Moment. Ja. Gerät man da nicht in Panik, dass man denkt, oh Gott, wenn es jetzt auch noch ganz schlimm im Gesicht wird, was mache ich dann? Ja, der Witz war ja, im Gesicht war das nie so schlimm. Ja, noch nicht, aber ich sag ja, wenn es vielleicht jetzt so würde, gerät man da nicht in Panik? Im Gesicht war es nie so schlimm. Und man kann im Gesicht noch sehr, sehr viel überschminken. Das heißt, man sieht es nicht. Liebe Mona, das ist wirklich sehr bizarr, was du mir da erzählt hast. Fühlst du dich zufrieden mit deinem Leben oder bist du eigentlich sehr unglücklich? kann es mittlerweile nicht mehr beurteilen. Der Witz ist, es ist auch, das klingt jetzt natürlich sehr abstrakt danach, dass es aus Unglücklichkeit entstanden ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Es gibt auch gewisse Vorteile. Ich wünsche mir, dass du diese Vorteile weiterhin so sehen kannst und genießen kannst und einen guten Studienabschluss und natürlich gute Besserung. Das ist natürlich das Allerwichtigste, was ich dir wünschen kann, dass es doch irgendwann bergauf geht und die Krankheit sich zurückentwickelt. Ja, das Schlimme ist halt, dass die Narben ja nicht weggehen. Mona, alles Gute trotzdem, von Herzen. Danke. Tschüss, Mona. Und ich wünsche dir noch viel Glück. Dankeschön, Mona. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch Atik 42. Hallo? Ja, hallo Domian. Hallo. Ist Atik richtig? Ja, genau. Ja, Atik. Wir haben jetzt leider nicht mehr so ganz viel Zeit, Atik. Mhm. Erzähl mir von dir, warum du dich entstellt fühlst. Also fühle nicht, ich bin tatsächlich also so, weil eben ich bin, also eigentlich ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Mhm. Ich bin in der Zeit, wo die russischen Invasionen in Afghanistan stand waren, war ich als politischer Gefangener im Gefängnis. Mhm. Mir wurde also der Fußzeh, also am rechten Fuß, ganze Zehennägel mit Zange herausgezogen. Mhm. Also unter Kniekehle wurde die Sehne durchgeschnitten. Und die 2 Monate, die ich also im Gefängnis verbracht habe, dann natürlich war alles verkommen und vereitert und keine medizinische Versorgung oder sowas in der Richtung. Aber ich bin froh, ich habe es überlebt und viele anderen leider Gottes. Auch gute Freunde von mir, die haben das nicht überlebt. Nur, wie gesagt, ich fühle mich nicht wie entstellt. Ich bin tatsächlich so, weil in der Gesellschaft man wird nicht so akzeptiert. Was ist denn jetzt sichtbar zurückgeblieben? Ja, also eine Verkürzung von etwa 6 Zentimeter. Des Beines? Ja, und so Klumpbein, also sieht aus. Ja. Klumpbeine? Mhm. Also nur rechten Bein, ja. Das heißt, es ist sehr dick, das Bein. Ja, genau. Mhm. Und die Entwicklung ist gestoppt worden, sagen wir so. Mhm. Und auch also in der Größe, sagen wir, vielleicht 5 Zentimeter kleiner als das linke Fuß. Ne? Das heißt, du musst immer weite Hosen anziehen und einen hohen Schuh? Nee, ich versuche nicht, das zu verbergen. Mhm. Ich bin so und ich, wenn jemand also das, was ich durchgemacht habe. Du bist ein Folteropfer. Wenn jemand also das durchgemacht hätte, was ich durchgemacht habe, dann hätte er vielleicht also mehr Verständnis dafür gehabt. Also eigentlich, ich fühle mich nicht entstellt. Derjenige, der das nicht tolerieren kann, der ist für mich also wirklich eigentlich jemand, der vielleicht sein Gehirn entstellt worden ist. Haben sich Menschen dir gegenüber schon abschätzig geäußert, weil das Bein nicht... Natürlich, man wird gehänselt oder so, aber ich stehe darüber. Also, mir macht das wirklich gar nichts aus. Also eigentlich, das ist richtig. Ich finde das so schön, dass ich eigentlich so bin, wie ich bin, und ich bin einmalig. Und dass du aus dieser Hölle rausgekommen bist. Ne? Ja, das hat also alles Nachfolge. Also zum Beispiel, mein Schicksal ist verdammt hart gewesen. Ich habe 6 Herzinfarkte jetzt hinter mir. 6 Herzinfarkte mit 42 ich habe Implantate. Liegt das auch an diesen Folterungen? Sind das Nachwirkungen? Natürlich, also das und auch als ihr so die Wiedervereinigung stattfand und die Hass also gegen außen so auch gespielt wurde. Ich bin also ausgewandert und zwar nach Amerika. Hatik, jetzt muss ich dich leider unterbrechen, weil unsere Sendung gleich zu Ende ist. Aber es war etwas sehr Positives, was du gesagt hast. Du hast gesagt, mir ist das egal, wie die Leute mich sehen. Ich akzeptiere mich so und ich lebe mein Leben und bin froh. Genau. Und dazu gratuliere ich recht herzlich und wünsche dir weiterhin von Herzen wirklich alles Gute. Mhm. Tschüss, Hatik. Ja, tschüss. Dankeschön. Schönen Abend noch. Dankeschön. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik von Jeanette Krause. Morgen sind wir wieder da, in der Nacht von Freitag auf Samstag, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und dann könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Schöne Nacht, bis morgen. Bye, bye.